الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله على صحبة الله und Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit unserem Propheten Muhammad عليه الصلاة والسلام. Meine lieben Geschwister, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Meine lieben Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala hat diesen Propheten nicht nur zu uns Muslimen, sondern zur gesamten Menschheit gesandt. Und es gibt niemanden unter einem Volk, der sich mehr Sorgen um dieses Volk macht als ihr eigener Prophet. Und ihnen allen voran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen ist die Liebe, die wir ihm entgegenbringen müssen, größer als die Liebe gegenüber jedem anderen Geschöpf. Er sagte sallallahu alaihi wasallam unmissverständlich: Keiner von euch glaubt, bis ich ihm nicht lieber bin. Keiner von euch glaubt, bis ich ihm lieber bin als sein eigener Vater, sein eigenes Kind und die Menschen allesamt. Dieser Hadith bei Bukhari, bei Muslim überliefert. Der Grund dafür ist einleuchtend. Das Wertvollste überhaupt, was den gläubigen Menschen in diesem Leben erreicht, ist der Iman und die Information darüber, was Allah liebt und was er verabscheut. Und diese Sachen weiß er nur über unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen, wenn der Gläubige ins Paradies eingeht und vom Höllenfeuer gerettet wird, dann ist er, sallallahu alaihi wasallam, eine der wichtigsten oder die Ursache nach Allah subhanahu wa ta'ala. Es gibt zahlreiche Begebenheiten in seiner Sira, die darauf hinweisen, wie sehr er sich Sorgen gemacht hat um uns. Wie sehr er uns gemocht hat, diejenigen von uns, die er gesehen hat, als auch diejenigen, die er nicht gesehen hat. Dazu gehört, dass Allah tabaraka wa ta'ala im Quran al-Karim, in Surat al-Tawbah, im Vers 128, uns mitteilt etwas aus seinem tiefsten Inneren. Er sagte: Zu euch ist nunmehr ein Gesandter aus euch selbst oder unter euch selbst, euresgleichen gekommen. Schwer fällt ihm das, was für euch anstrengend ist. Schwer fällt ihm das selig. Anstrengend ist es für ihn, wenn er sieht, dass für uns etwas anstrengend ist. Und das impliziert, liebe Geschwister, jegliche Anstrengung in diesem Leben. Wie zum Beispiel, dass die gläubigen Menschen, die keinen anbeten außer Allah, erniedrigt sind, angeführt werden von Feinden Allahs und dass andere über sie bestimmen und sie beherrschen und sie erniedrigen und quälen. Oder auch über das Jenseits, wenn es um Jenseits geht, dass jemand, Gott bewahre, eventuell etwas vom Höllenfeuer zu spüren bekommt. Liebe Geschwister, zu seiner Sorge um seine Umma und zu seiner Liebe für seine Umma gehört, dass er stets zum Leichten aufgerufen hat. Und wenn er die Wahl hatte zwischen zwei Angelegenheiten, wählte er die leichtere von beiden, sofern sie nicht sündhaft war. Dies, weil Allah sagte: Allah will für euch Erleichterung und er will für euch keine Erschwernis. Und der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam: Die Religion ist einfach. Und jeder oder und jeden, der diese Religion herausfordert, wird sie überwältigen. Zu seiner Barmherzigkeit gehört, dass er manche Taten unterlassen hat, aus Angst davor, Allah könnte sie uns auferlegen. So sagte Aisha radiallahu anha: Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat sicherlich manche Taten unterlassen, obwohl er sie liebte umzusetzen, aus Angst davor, dass die Menschen ebenso handeln und dann wird diese Tat ihnen auferlegt. Der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim überliefert. Und zu seiner Barmherzigkeit uns gegenüber gehört seine vorbildhafte Funktion als Imam. Im Hadith von Abi Qatada, Abu Qatada radiallahu anhu, heißt es, dass er sagte: Manchmal habe ich vor, ein langes Gebet zu verrichten. Aber dann höre ich das Geweine oder Geschrei eines Kleinkindes und dann fasse ich mich in meinem Gebet kurz aus Angst davor, es seiner Mutter schwer zu machen. Der Hadith ist bei Bukhari überliefert. Und jetzt kommen wir zu einer ganz besonderen Form seiner Barmherzigkeit. Und zwar seine sich wiederholende und starke Trauer, wenn die Menschen sich von ihm abwenden. Wenn jemand sich dem Glauben abwendet und dem Unglauben zuwendet, wenn jemand ihm etwas vorheuchelt, wenn jemand sündigt, das hat ihn so traurig gemacht, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen Vers herabgesandt hat und gesagt hat in Surat Luqman 23, wer ungläubig ist, so soll dich sein Unglauben nicht traurig machen. Beinahe ist er vor lauter Gram und Trauer draufgegangen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Al-Kahf, beinahe ist es so, dass du dich, oder vielleicht wirst du dich selbst töten aufgrund ihrer Abwendung, wenn sie an diesen Koran nicht glauben. Meine lieben Geschwister, diese Verse sind mehrmals im Koran erwähnt oder diese Bedeutung ist in mehreren Versen erwähnt, was darauf hinweist, dass dies eine Sache war, die sich im Innersten des Propheten sallallahu alaihi wasallam immer wieder abgespielt hat. Und das zeigt doch seine große Fürsorge uns gegenüber, wie auch seine Angst, dass die Strafe Allahs tabaraka wa ta'ala jemanden ereilt. Und deswegen heißt es im Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu, er sagte, ich hörte einmal den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam Folgendes sagen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam machte ein Gleichnis. Er sagte, mein Gleichnis mit den Menschen ist vergleichbar mit jemandem, der ein Feuer anzündet, ein Lagerfeuer macht oder ähnliches. Und dann gibt es kleine Tiere, Ungeziefer, fliegende Objekte, die unbedingt zu diesem Licht gehen wollen. Die verstehen nicht, dass dieses Licht sie verbrennt und sie tötet. Und er sagt, ich bin wie jemand, der an diesem Feuer steht und versuche, dieses Ungeziefer davon abzuhalten, dieses Feuer zu fliegen. Aber der ein oder andere muss unbedingt dahin. Der ein oder andere entwischt mir, entgleitet mir. Und manche von ihnen kann ich erretten, manche von ihnen kann ich nicht erretten. So sagte er es ungefähr, alayhi salatu wassalam. Und der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim überliefert. Zu seiner Barmherzigkeit, liebe Geschwister, gehört das unglaubliche Ereignis. Überliefert im Hadith von Ibn Abbas, er sagte, die Leute aus Mekka, das heißt die Götzendiener, die sich von seinem Glauben abgewandt haben, sie haben von ihm verlangt, dass er den Berg As-Safa in Gold umwandeln soll. Und sie haben von ihm verlangt, dass er die Berge von Mekka insgesamt entfernen soll, damit sie dort Landwirtschaft betreiben können. Da kam der Engel zu ihm und sagte, wenn du möchtest, du hast die Wahl. Du kannst geduldig mit ihnen sein und schauen, vielleicht glauben sie nicht. Und wenn du, die zweite Möglichkeit ist, dass wir ihnen genau das geben, was sie verlangt haben. Aber wenn sie danach ungläubig sind, werden sie genauso vernichtet werden, wie die Menschen vor ihnen vernichtet worden sind. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nein, nein, ich möchte abwarten. Ich möchte abwarten. Da entsandte Allah subhanahu wa ta'ala den folgenden Vers in Surat al-Isra 59, wo es sinngemäß heißt, nichts hat uns davor abgehalten. Nichts hat uns davon abgehalten, diese Wunderzeichen zu entsenden, außer, dass schon die ersten Menschen, dass schon die früheren Menschen ebenfalls die Gesandten des Unglaubens oder der Lüge bezichtigt haben. Und in Thamud haben wir doch die Kamelstute glasklar gezeigt. Der Hadith ist bei Imam Ahmad sein Muslim überliefert. Und wir alle kennen die Geschichte des Engels der Berge in diesem Zusammenhang. Und zu seiner Barmherzigkeit gehört, liebe Geschwister, dass er das Dua, das Allah ihm versprochen hat, aufgehoben hat für seine Ummah yawm al-Qiyamah. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, jedem Propheten ist ein Bittgebet gestattet, das erhört wird. Jedem Propheten. Jeder Prophet hat dieses Bittgebet vorzeitig gesprochen, das heißt in diesem Leben schon gesprochen. Ich aber habe dieses Gebet für mich behalten, für den Tag der Auferstehung, als Fürsprache für meine Umma. Und deswegen wird diese Fürsprache, und jetzt hör gut zu, und deswegen wird diese Fürsprache jeden von meiner Umma ereilen, der eine einzige Bedingung, der stirbt und der Allah nichts beigesellt. Es wird jeden Menschen ereilen aus dieser Umma, der stirbt und in einem Zustand stirbt, in dem er niemanden anbetet, außer Allah tabaraka wa ta'ala. Dieser Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim überliefert. Meine lieben Geschwister, wenn dies der Prophet ist, sallallahu alaihi wasallam, und wenn dies sein Umgang ist mit seiner Umma und seine Liebe ist, die er uns gezeigt hat, dann zeigt es uns doch, dass er es mit uns gut meint. Und das bedeutet für uns, dass jede Anordnung des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, auch wenn du meinst, ach, das kann doch nicht so wichtig sein, geht es um Islam wichtigere Dinge als diese. Und das bedeutet, dass jedes Verbot des Propheten, wo du sagst, ach, die Sünde, die ist doch nicht so schlimm, gibt doch viel Schlimmeres. Guck mal, der andere, der macht viel schlimmere Sachen als ich. Jede Anordnung des Propheten und jedes Verbot des Propheten entspringt seiner tiefen Aufrichtigkeit, entspringt seiner tiefen Liebe uns gegenüber. Und deswegen gilt es für uns, seinen Anordnungen zu folgen, dem, was er verboten hat, aus dem Weg zu gehen, alles, was er uns mitteilt, daran fest zu glauben. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, jeder aus meiner Umma wird den Paradiesgarten betreten, außer demjenigen, der sich weigert. Da sagten sie, o Gesandter Allahs, wer weigert sich schon? Er sagte, derjenige, der mir gehorcht, der wird den Paradiesgarten betreten. Und derjenige, der sich weigert, derjenige, der sich mir widersetzt, der weigert sich. Und das zeigt doch, liebe Geschwister, dass die Liebe ihm gegenüber, sallallahu alaihi wasallam, ist doch nicht einfach nur ein Gerede, sondern das ist einfach, dass man es in die Tat umsetzt. Und zu guter Letzt möchte ich auf eine Sache hinweisen. Versetze dich mal in die Lage des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Bei ihm war es eine Lebensaufgabe. Bei dir ist es vielleicht, ab und zu mal möchtest du andere Menschen zum Islam einladen und aufrufen. Stell dir mal vor, schau mal dich selbst an, wie du mit den Nichtmuslimen umgehst. Diejenigen Menschen, denen Allah subhanahu wa ta'ala die Gnade noch nicht erwiesen hat, sie zum rechten Weg zu leiten. Hast du kein Mitleid mit ihnen? Schaust du nicht auf sie mit einem Blick, als wärst du und dass du auch tatsächlich barmherzig bist mit ihnen? Wenn du einen schwachen, gläubigen Menschen anschaust, wenn du einen Sünder siehst, sagst du dann, A'udhu Billah, guck mal, was für Sünden der begeht. Ich will mit diesen Menschen nichts zu tun haben. Oder nimmst du ihn bei der Hand und führst ihn zum Hause Allahs und weist du ihn auf die Koransitzungen in der Moschee hin und bringst du ihm bei, wie er von heute auf morgen Allahs Barmherzigkeit durch die Taube erreichen kann? Liebst du für ihn nicht dasselbe wie für dich selbst? Hättest du nicht gerne, dass jemand das mit dir tut, wenn du an seiner Stelle wärst? Dann ist dein Iman vollkommen. Deswegen sei jemand, der recht geleitet ist und auch andere Menschen zum rechten Weg weist. Sei ein aktives Mitglied in dieser Gesellschaft. Ein Mensch, der zu Allah subhanahu wa ta'ala einlädt mit seiner Körpersprache, noch bevor er den Mund aufmacht. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علي وعليكم بالهداية وبالثبات وأن نعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بأقوالنا وأعمالنا وأخلاقنا وعقائدنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون هداة مهديين ودعاة إلى الخير وأن لا نكون ضالين مضلين ينفر الناس إذا رأوا إسلامنا. نسأل الله السلامة والعافية ونسأل الله أن يغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وما أعلنا وما أسررنا فهو أعلم به منا سبحانه وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.